Ja, wer mag denn anfangen? Ich frag nach. Genau, ich habe Sigi hier heute zum Versammlungsleiter gerade gewählt. Das geht gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wie... Kurze Info, ich habe das Pad gepostet und habe auch Tagesordnung da schon mal reingesetzt für heute. Und wer also kann, soll sich eintragen. Wenn Sigi nur mit Smartphone unterwegs ist, dann tragen wir ihn gerne ein. Also wie gesagt, ich bin nur über Handy und letzte Woche hat das gar nicht funktioniert. Und jetzt habe ich mich hier von einem Sprechenraum gesetzt, weil das halt nicht zu funktionieren. Einfach mal eine Frage vorweg, an wen muss ich mich eigentlich nennen? Hört sich doof an, aber damit meine Frau dann vielleicht mal Piratin werden kann. Also mittlerweile sind 3 Monate vergangen und ich habe immer noch nichts gehört. Und dann hat den Chatmeister angeschrieben und auch noch nichts gehört. Haben Sie irgendwas im Nacken, was ich nicht weiß? Ex-CDU-Mitglied, ist doch klar. Ich hatte mir sowas auch schon gedacht. Wen hast du denn angeschrieben? Ich habe ganz normal erstmal den Antrag ausgedruckt, der Post zugeschickt und dann habe ich eine Mail vor einem Monat an Landesschatzmeister NRW geschickt, aber da habe ich auch noch nichts von gehört. Dann okay. Hast du eine Ticketnummer bekommen und dann kannst du mit der Ticketnummer nochmal nachfragen, was denn jetzt Sache wäre. Und die Steffi, die war jetzt allerdings ziemlich im Brass gewesen, weil sie musste den Rechnungsabschluss für 2011 fertig machen und war jetzt am Wochenende auf der Verwaltungskonferenz irgendwie in Frankfurt gewesen, sodass sie jetzt also wieder etwas mehr Zeit haben müsste. Da muss zwar bestimmt noch was nachgearbeitet werden, aber zumindest der Druck, das überhaupt erstmal zusammenzukriegen, der ist jetzt erstmal weg. Also ich kann das gut nachvollziehen, alles in Ordnung, aber ich sag mal, wenn das nicht meine Frau wäre, das Mitglied würdest du mit Sicherheit nicht mehr bekommen. Ja, die Verwaltung. Wobei grundsätzlich, es ging jetzt um Mitgliedsbeitrag oder um Mitgliedsantrag. Es ging überhaupt erstmal um überhaupt Mitglied zu werden. Ja, genau. Also da ist der konkrete Ansprechpartner im Vorstand der New York, der, also wenn du im Internet auf das normale Wiki Piratenpartei NRW gehst, hast du ja die verschiedenen Vorstandsmitglieder und bei den Beisitzern gibt es einen Jörg und dieser Jörg ist derjenige, der konkret die Mitgliederverwaltung macht. Also dann am besten nochmal mit Hinweis auf das andere Ticket eine E-Mail an ihn schicken und normalerweise arbeitet der da eigentlich relativ zügig mit den Sachen und wie gesagt, Steffi ist für die Finanzen zwar verantwortlich, aber die Mitgliederverwaltung macht dieser Jörg, der dort eben auch als Beisitzer verzeichnet ist. Okay, ich werde es dann nochmal machen. Ich will nur damit sagen, also das ist nicht gut, das kann eigentlich nicht sein, ich werde es ihm auch schreiben, aber es kann nicht sein, dass nach 3 Monaten das entsprechende Neumitglied noch nicht mal eine Rückmeldung oder sowas hat. Das kann nicht laufen, das ist nicht in Ordnung. Nein, das ist nicht überzeugend, da hast du völlig recht. Ja, wenn wir mal in unsere Tagesordnung einsteigen, wir hatten ja den Wanderstammtisch in Frieden gemacht, Top 1 habe ich das jetzt mal hingesetzt. Der war am 18.10. gewesen. Es gab 5 Teilnehmer. Bauer Jupp war da gewesen. Der war ja in Frieden und Bauer Jupp und Flörri, die sind ja beide aus Frieden. Und der David war da aus Stadtlohn. Dann Martin, der als Freibeuter aus Aarhus rübergekommen ist. Und ich eben aus Borken. Und wir haben eben so über diverse Dinge der Piratenpartei gesprochen und auch so Situationen in den Vorständen und die Aufstellungsversammlung in Meinerzhagen und haben dann auch über Kommunalpolitik gesprochen und eine Themensammlung gemacht. Die habe ich auch hier ins Pad reingesetzt mit der Liste ÖPNV, Agrarfabriken, Biogas, Maisanbau als einen Themenblock. Dichtheitsprüfung, wo wir ja schon öfter drüber gesprochen haben, Abwasserkläranlagen für eben Außenhäuser, die im Außenbezirk sind. Fracking noch als Merkpunkt ist zwar jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, aber spielt sicherlich immer noch eine Rolle. Und dann Bildung, Schließung von Hauptschulen und die neuen Sekundarschulen, die dann aufgebaut werden sollen. Und ich habe dann die Gelegenheit direkt genutzt, weil ich ja dann ein bisschen nachgedacht habe und habe bei Bauer Jupp den Pavillon und die Fahne abgeholt, sodass ich die jetzt in Borken habe. Und auf dem Rückweg habe ich den Martin wieder nach Aarhus oder nach Aarhus gebracht, weil der Bus eben so spät nicht mehr fuhr, sodass also jetzt Pavillon und Fahne bei mir in Borken sind und damit auch entsprechend schnell nach Rehde rüberkommen können zum Infostand am 27., wenn wir den machen. Ist der jetzt beantragt? Ich wollte von dir eigentlich nochmal eine Rückmeldung haben, ob du irgendwas noch gehört hast zu dem Thema Klumpensonntag. Sonst werde ich den Montag jetzt beantragen. Für den Wochenmarkt dürfte das ja dann normal zügig durchgehen. Also ich habe eine schriftliche Anfrage an den Beigeordneten gemacht, habe aber noch keine Antwort. Okay. Ansonsten bin ich hier ein bisschen, sag ich mal, oft ohne Internet, deswegen bin ich nicht so oft stand. Wo treibst du dich denn rum? Ich bin zurzeit beruflich gut eingespannt. Ich bin auf so einer Fortbildung für neue eingesetzte Prüfer also. In Brakel. Das ist bei Paderborn, Ostwestfalen, in Dahle Ahnungslos. Ja, das ist eine nette Gegend. Brakel-Gegend. Wann bist du wieder zurück? Donnerstag. Okay. Gut, gibt es noch Fragen oder Ergänzungen zum Wanderstammtisch in Frieden? Genau, da wollte ich kurz einspringen mit der Themensetzung, mit den Punkten. Das hat nämlich den Hintergrund, dass ich die Idee hatte, dass gerade mit dem Hinblick auf die Kommunalwahlen, die halt sehr schnell hinter den Bundestagswahlen anfangen werden, also der Wahlkampf, wir am besten jetzt schon gucken, dass wir an unseren Stammtischen so ein Kommunalwahlprogramm uns langsam aufbauen und dafür erstmal schon mal so sammeln. Genau, danke für diese Initiative, David. Flörgi. Ach, Flörgi, ja, jetzt hatte ich gerade nicht in Mumble geguckt, sondern ich war im Pad. Entschuldigung, habe ich die Stimme nicht richtig zugehört. Na, danke. Also erstmal, wenn ich das dann noch reinpacken kann, wo du ja Baujub erwähnt hast. Ich habe ihn am Samstag auf dem Rückweg von Dortmund mal angerufen und ich wollte von ihm einfach wissen, ob er ein bisschen demotiviert ist und ob wir da irgendwas tun können, weil ich doch glaube, für alle spreche. Wenn ich sage, dass es seine Zeit gegeben hat im Wahlkampf, wo er richtig Gas gegeben hat und er hat mir zugesichert, dass er da auch wieder Lust drauf hat und dann auch wieder da sein wird. Ich hätte noch eine Frage zur Rede. Also wenn das Samstag, ich gehe davon aus, dass beim Wochenmarkt kein Problem ist, denn läuft, wer ist denn von dem jetzt hier Anwesenden zum Beispiel da, damit wir den Stand auch entsprechend bestücken können? Ja, das ist jetzt Top 2 gleich, deswegen nochmal Frage, noch weitere Anmerkungen zu Top 1 Frieden? Nicht direkt zu Top 1, aber zu der Sache, was Tobi jetzt gerade gesagt hat, war das ein Ergebnis von dieser, in Anführungszeichen, Anfrage, die du gestartet hattest. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nochmal bitte. Also Tobi hat ja gerade gesagt, dass Baujub gesagt hat, er hätte schon wieder Spaß am entsprechenden Wahlkampf und würde dann auch wieder mitmachen. Er hatte uns ja auch auf dem Stammtisch erzählt, dass er im Moment in der Firma ziemlich stark eingespannt ist, weil da teilweise Leute krank ist und sehr viele Aufträge da sind. Dass er da sehr viel zu tun hat und auch entsprechend dann geschafft ist, wenn er nach Hause kommt. Und von daher hat er eben auch darum gebeten, möglichst den nächsten Wanderstammtisch wieder an einem Freitag zu machen, weil er Freitag meistens nur bis 3-4 Uhr arbeiten muss und dann natürlich sich nochmal eine Stunde hinlegen kann, bevor er dann zum Stammtisch kommt und das natürlich dann etwas entspannter ist, als so direkt von 19 Uhr von der Arbeit zurück zum Stammtisch rüber. Ne? Guten Abend. Hi. Passt die Dichtigkeitsprüfung in diesen Top gerade rein? Ja, können wir dann reinsetzen, ja. Was ist da steht ja sagen? Ja, ich bin ja am Donnerstag auf dem programmatischen Treffen in Dortmund gewesen. Am Samstag. Und ich habe unseren gemeinsamen Wahlprogrammpunkt Dichtigkeitsprüfung dann da auch einfach mal zur Prüfung in den Raum geworfen. Was ganz interessant war, ist, dass der Creon ja da war, bekanntermaßen einer unserer MDLs, der sich tatsächlich eben genau mit dem Thema gerade beschäftigt und das ist auf wirklich gute Zustimmung gestoßen und gemeinhin für einen sehr guten Wahlprogrammpunkt befunden worden, auch wenn der Text noch verändert wurde. Aufgabe dieses Samstags war es ja eigentlich jetzt gar nicht noch Wahlprogramm zu entwickeln, sondern eben Formulierungen, Optik, Rechtschreibfehler, sowas, solche Dinge zu verbessern. Um gar nicht inhaltlich zu arbeiten, aber da war auch, ich habe es schon gar nicht mehr im Kopf, da war noch ein Satz drin, der sehr auf NRW bezogen war, den hat man noch rausgekürzt. Ich habe einfach gesagt, hey, macht mal, wir wollen ja einen erfolgreichen Wahlprogrammpunkt haben und jetzt werde ich dann diesen Wahlprogrammpunkt Dichtigkeitsprüfung noch vor dem 26. dann das Programm reinkippen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, dass wir einen solchen Antrag laufen haben, der übrigens die Nummer 79 hat. Da findet ihr den in der Antragsfabrik. Soll ich den Link mal eben posten, damit ihr das mal lesen könnt? Ja, kannst auch ruhig mit ins Pad reinsetzen und hier. Mach ich genau so, ja. Wenn da keine Fragen zu sind, war es das schon. Meine dumme Frage, heißt es Dichtheitsprüfung oder Dichtigkeitsprüfung? Ich weiß das nicht, aber ich würde Dichtigkeitsprüfung sagen. Achso, eine erhellende Erkenntnis habe ich übrigens noch gehabt, das wusste ich vorher noch nicht. Eben, also mir war noch nicht bekannt, dass durch die Dichtigkeitsprüfung überhaupt erst Schäden verursacht werden können. Ja, klar, wenn die eine Druckprüfung machen, wie das auch mal angedacht ist, dann können die bei alten Leitungen die Dinger morgen fliegen. Ja, das dann reicht teilweise auch, wenn da ein Kameraschlitten durchfährt. Ja, ja, aber auch da können durchaus Schäden passieren, weil wenn bestimmte kleine Schäden da sind und diese Kamera hakt da irgendwie ein, dann entsteht daraus ein größerer Schaden. Das sind durchaus nicht uninteressante Positionen dabei. Ja, Top 2 Infostand am Samstag, kommenden Samstag in Rede. Wer wäre mit dabei? Also ich habe schon gesagt, ich würde mitmachen. Der Tobi wollte auch kommen. Ja. Wer noch? Klar, bin dabei. Das war jetzt Christian, ne? Ja. Also ich und meine Frau sind auch dabei. Genau, ja, dann sind wir schon 5-6 Leute und gerne die Bocholter auch zu Besuch, weil Infostand genau. Für 10.11. in Bocholt, da wollen wir euch ja auch helfen und dann machen wir es ein bisschen gegenseitig, würde ich sagen, oder? Ja, also ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Ich denke mal, Adam auch. Weiß ich nicht. Aber sollte klappen. Sehr cool, wenn wir so viele Leute sind, fällt das auch richtig auf. Ja, ich kann leider nicht, bin aber auf jeden Fall in Bocholt dabei. Ich habe zwar anfangs zugesagt, aber ich habe leider am Samstag einen Termin. Somit falle ich dann Samstag aus. Ich kann noch nicht sicher sagen. Also wie immer, jeder wie er kann. Aber wenn du den Platz beantragst, dann nimm einfach direkt vom Rathaus. Ja. Wie heißt deine Frau nochmal? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Jacqueline, genau. Guck dir im Pad nochmal, ob ich alle richtig eingetragen habe, die mitmachen wollen. Ich habe ja letzte Woche davon nichts mitgekriegt. Haben denn noch entsprechende Flyer und was weiß ich, Giveaways oder wie das Ding heißt? Flyer haben wir auf jeden Fall reichlich. Von der Flaschenpost habe ich, mit dem Kompass habe ich noch Exemplare. Und ich auch. Luftballons, Kulis haben wir auch noch. Und mit den mit diesen Modellierballons müssen wir den Bauer Jupp nochmal fragen, weil das wusste er jetzt auch nicht so genau, wollte er nachgucken. Gut, ich bringe dann auf jeden Fall, wie gesagt, den Pavillon und die Fahne mit und auch das, was ich an Material noch habe. Wann treffen wir uns? Ich würde sagen, irgendwie so 10 Uhr. Ist das für den Wochenmarkt okay oder früher noch? Also der Wochenmarkt, interessant, ist eigentlich so die Zeit von 9 bis 12, weil die ziemlich genau um 12 Uhr abbauen. Also ja, dann würde ich sagen, gucken, 9:30 aufbauen und ab 9 Uhr so richtig loslegen dann. Okay. Gut, dann ist das auf jeden Fall, sind das dann 3 Stunden, dann hat man nachmittags auch noch Zeit für andere Dinge dann. Ja, die machen auch ziemlich genau so um 12 Uhr fangen die an abzubauen. Also die interessante Zeit ist wirklich so zwischen 9 und 12. Ich bin da gerade ein bisschen übers gestorben. Mach oben rückwärts, oben bei Englisch. Ah ja. Bevor ich das vergesse, nebenbei, Guido, wir sollten uns, ab Donnerstag bin ich ja wieder da, nochmal über den Stammtisch und Räder wegen Schule und so weiter unterhalten. Wenn du mich vielleicht ab Donnerstag mal kontaktierst. Ja, da können wir uns gerne abends nochmal eben zusammensetzen. Das ist ja kein Thema. Gut, das wäre auch gleich Top 3, Stammtisch, Rede, 30.10. Da würden wir ja dann ein bisschen auch gucken, dass wir den Infostand nutzen, um dafür Werbung zu machen. Gibt es da irgendwas Spezielles schon von deiner Seite, Sigi oder Guido? Ja, also wir hatten uns darüber unterhalten, dass wir die Schulentwicklungsplanung da vielleicht noch besprechen wollten, aber dann muss ich mich mit Guido noch absprechen, inwieweit wir da auch fachlich, sag ich mal, so gut drauf sind, dass wir das übertragen können. Aber die Problematik ist ja nicht nur für Rede, die ist in anderen Städten ja genauso, das wird genauso diskutiert. Ja, ja, aber wenn wir einen konkreten Programmpunkt haben, das macht ja immer Sinn. Also wir hatten angedacht und mit der, weil da war ja auch die entsprechende Ratssitzung und so weiter, ich hatte den Pressebericht ja auch mal eingestellt, da ist also insbesondere auch Guido als Pflegschaftsvorsitzender ganz gut, eine ganz gute Resonanz gekriegt und da sind viele Fragen offen und da war mittlerweile ja auch nochmal, glaube ich, eine Versammlung in der Schule und da müsste ich mich mit Guido noch drüber abstimmen, aber das kann man sicherlich als Thema angehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, denke ich mal, gerade in Rede so bei den betroffenen Eltern und Schülern. Man hört immer wieder mal ein bisschen was dazu. Viel Neues jetzt für uns, Sigi, nicht, aber ich denke mal, aus dem, was wir in der Versammlung, da in der Ratssitzung gehört haben und vom Lothar Mittag gesagt bekommen haben, kann man mit Sicherheit einiges machen. Gut, dann wäre dann der nächste Top wäre Infostand am 10.11. 2 Wochen nach dem in Rehde dann in Bocholt vorgesehen, auch im Bereich des Marktes, des Rathauses. Und den Antrag hat wer gestellt nochmal? Eigentlich soll den Sebastian stellen oder hat den jetzt mittlerweile gestellt. Also Adam wollte den ja eigentlich nochmal drauf ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob der gerade nicht da ist. Also, okay, er hat den gestellt. Ah, nee, doch nicht. Wer schreibt denn da überhaupt? Ich schreibe dabei mal. Ach so, okay, gut. Vergessen meinen Namen bisher einzutragen. Ich dachte. Gut, also es wäre auch dann schön, wenn am 10. auch möglichst viele dabei wären, wobei davor haben wir ja noch Mumble, von daher brauchen wir das jetzt noch nicht im Detail zu besprechen. Gibt es sonst noch irgendwelche Ideen oder sowas zum Infostand in Bocholt? Ja, also genauso gut, wie wir das jetzt wahrscheinlich eine Rede machen werden. Also ich werde euch am Samstagmorgen noch mit entsprechenden Informationen briefen. Wäre natürlich schön, wenn man auch ein konkretes Thema hat, wenn in Bocholt irgendwas auf den Nägeln brennt, dass man da ein bisschen fit ist und die Leute darüber ansprechen kann. Ja, ich denke, also eine wäre konkretes Thema nicht schlecht und zweite ist einfach auch mal wieder, um etwas intensiver wahrzunehmen, was kriegen die Leute mit von der Piratenpartei an Gates oder auch nicht und welche Fragen haben die? Also ich denke, das kann man auch erstmal ruhig offen sehen, zu gucken, dass man wieder ins Gespräch kommt mit Bürgern vor Ort und eben auch ein bisschen Gespür dafür kriegt, wie wir da weitermachen können. Dann. Das finde ich ganz wichtig. Ja, und dann Top 5 Wanderstammtisch haben wir für den 16.11. jetzt vorgesehen. Vorschlag war Schöppingen. Gibt's da von eurer Seite noch irgendwie eine andere Präferenz oder sollen wir Schöppingen schauen, dass wir da jetzt entsprechenden Ort festlegen? Also wenn Schöppingen, was ich gar nicht schlecht finde, ich denke da an die aktuelle Asyldebatte, da müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen fit machen. Also in Schöpping ist ja dieses Asyl- und Aufnahmelager. Ja. Ja, und zum Künstlerdorf können wir dann auch mal gucken, was da im Moment aktuell Sache ist. Nur kurz zur Info, der Grund, warum wir Schöpping vorgeschlagen hatten, eigentlich aus dem Grund, dass wir ja auch 2 feste Stammtische jetzt im Süden haben mit Rehde und Bocholt und daher den Wanderstammtisch jetzt erstmal eher für den Nordkreis nutzen können, gerade weil wir auch 2 Wahlkreise hier haben. Ja, müssten wir gucken, dass wir die Gronauer da auch ein bisschen aktivieren, weil die haben sich ja jetzt ein bisschen rar gemacht, waren weder im Mumble noch sonst viel zu sehen. Von daher müssen wir gucken, dass wir die mal wieder ein bisschen ansprechen und wieder ins Boot holen, wie man so schön sagt. Gut, dann nochmal der Hinweis, Top 6, erster Regio, Stammtisch Münsterland Piraten. Der wäre dann direkt am Tag nach dem Stammtisch in Rehde. In Coesfeld, nicht im Casino, wie ursprünglich angekündigt, sondern Hotel, Restaurant Haselhoff, was steht ja da drin. Und das wäre schön, wenn mehrere von uns dorthin fahren, um eben auch den Kontakt dort zu pflegen. Ich weiß jetzt schon sicher, dass Leute aus Warendorf kommen, Piraten, und aus dem Kreis Coesfeld sowieso. Aus Münster haben sich auch schon welche angesagt. Fehlt im Moment nur noch Steinfurt und da wird wahrscheinlich der René Rottmann auch rüberkommen. So dass also das auf jeden Fall eine Tendenz hat, dass wir das Münsterland auch komplett erstmal vertreten können. Und der Dannebot wird auch kommen aus Hamm, unser Kontaktabgeordneter bei den 20 Piraten. Und es geht eben generell mal so ein bisschen eine Münsterland-Strategie abzusprechen oder sich überhaupt mal ein bisschen näher kennenzulernen. Und bisher weiß ich auf jeden Fall schon, dass der Easy Early aus Gescher rüberkommen will, der auch am letzten Coesfelder Stammtisch gewesen ist. Ich will auf jeden Fall auch hinfahren. Und wer noch? Es ist bei mir nichts dran, wie das mit Bauer Jupp aussieht. Also wenn Bauer Jupp hinfährt, wonach es im Moment scheinbar aussieht, fahre ich auch mit. Ansonsten muss ich noch gucken, wie ich hinkomme. Okay, ja, dann sollten wir Bauer Jupp ein bisschen bearbeiten, dass er dann diese Fahrt auf sich nimmt, weil ich sag mal, der Coesfeld von euch ist ja mit dem Auto auch relativ harmlos von der Strecke her, da ist man in einer spätestens halben Stunde und dann ist das ja nicht so aufwendig. Also ich habe vorher noch eine Arbeitskreissitzung in Innenstadt, 17:30 Uhr, also wenn es halbwegs nichts auskommt, bin ich auch da. Gut, dann wären wir schon beim Punkt Verschiedenes. Flörgi hatte sich ja als Wikigärtner angeboten, hat insofern, glaube ich, auch schon was getan, dass er den Stammtisch, den Wanderstammtisch entsprechend eingetragen hat. Und Frage, was du sonst noch so vorhast. Was ich noch vorhabe, ist in erster Linie erstmal, also das, was ich jetzt gerade auch schon dessen tue, ist die Stammtische aktualisieren, weil die Protokolle da aus April sind, die letzten, die da stehen, zumindest von Borholt und vom Wanderstammtisch. Dann wollte ich noch gucken, dass ich die Aktion auffülle. Da brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe, dass ihr mich ein bisschen damit fiedet. Die letzte Aktion steht von Januar dieses Jahres drin und seitdem ist schon einiges geschehen. Allerdings habe ich nicht alles direkt im Kopf. Was ich sonst noch gemacht habe, habe ich halt die Kategorieaktion gemacht. Ich habe auch bei die Kategorie Neupiraten einmal aktualisiert und ein bisschen kurz aufgeräumt. Allerdings noch nicht so viel hier im Wiki gemacht. Da gibt es ja von der AG Basisarbeit so Schatzkarten und die Münchner, die haben so eine Geschichte gemacht, Basix, B-A-S-I-X, und das macht einen sehr guten Eindruck, das sollten wir auch bei uns verlinken. Da gibt es einen Ansprechpartner auf der Münchner Seite, kannst du einfach mal drauf gucken, ob du den findest, sonst fragst du mich nochmal, dann packe ich da einen Link rein, ich habe den irgendwo bei mir schon mal gespeichert. Uwe, hat sich eigentlich irgendeiner von den Wirten bei dir gemeldet? Von den was, von den? Von den Wirten, die wir da angeschrieben haben. Borholt. Nein. Oh, wir müssen noch was auf den Top setzen, nämlich Coesfeld Arbeitsamt. Also dann werde ich den Siebelt nochmal anschreiben, weil die hatten ja am 10. ihre Sitzung. Und danach wollte er sich ja bei uns melden und dann schreibe ich den nochmal kurz an und frage, was er da gegeben hat. Die Veranstaltungen zu GEMA, die in NRW im Moment geplant werden, sind für die beiden Wochenenden vor dem BPT im November geplant. Da ist ja der Daniel Neumann derjenige, der das koordiniert. Und der hat jetzt eine CD mit GEMA-freier Musik zusammengeschnitten. Die ist auch fertig, soweit ich gehört habe. Ein GEMA-Flyer wird auch jetzt gerade gedruckt, muss auch in den nächsten Tagen fertig werden. Und dementsprechend können wir dann gucken, dass wir das für November auch nochmal schauen, ob wir das dann von unserer Seite auch mit begleiten. Harald, ich habe den Link der Münchner von den Basics Piratentools mal reingesetzt, ne? Danke. Kannst du das immer nochmal machen? Ich bin ganz kurz rausgeflogen, deswegen sehe ich ihn gerade nicht. Oder hast du ihn nicht in Mumble reingesetzt? Doch, doch, da ist er wieder. Danke. Guten Abend erstmal. Ja, Abend. Stimmt, habe ich auch noch nicht gesagt. So, ich habe den Link auch hier ins Pad mit reingesetzt, den wir gerade für Basics bekommen haben. Ja, Agentur für Arbeit, was hast du da gehört? Ich hatte mal gesehen, die erste Mail dazu von Coesfeld, da bin ich letztens drüber gestolpert, die war schon aus Anfang September. Da müssten wir uns dann auch mit dem Groß nochmal drüber abstimmen, oder? Tobi? Entschuldigung, ich war abgelenkt, ich bin mit einer Antragsfabrik gerade, ja. Zur Agentur für Arbeit, da hatte ich gesehen, der erste Mail dazu, die war von dem Groß gewesen aus Coesfeld, irgendwie Anfang September schon. Ja. Und hast du da irgendwie mit dem mal Kontakt aufgenommen oder soll ich das machen? Oder? Nee, ich hatte mit unserem Stammtisch Kontakt aufgenommen. Ich habe also die E-Mail damals weitergeleitet und wir wollten drüber sprechen, aber das ist wohl irgendwie nicht geschehen. Und jetzt haben die nochmal angerufen und nachgefragt, weshalb ich es dann jetzt nochmal erneut aufgesetzt habe. Es wäre jetzt also an uns, da zu agieren. Okay, dann würde ich trotzdem den Schäfer nochmal fragen da in Coesfeld, ob die was gemacht haben, weil die beiden Kreise sind ja von dieser Arbeitsagentur gemeinsam auch sozusagen im Arbeitsamtbezirk dort und dementsprechend macht das ja Sinn, wenn man so einen Termin gegebenenfalls gemeinsam wahrnehmen würde. Ne? Ja, natürlich. Jo, gibt's sonst noch zu Verschiedenes Vorschläge, Ideen, Themen? Wen darf ich denn noch als Antragsteller für die Dichtigkeitsprüfung mit draufsetzen? Wenn ich jetzt gleich auf Speichern drücke, ist das Ding dann drin und ich glaube, danach kann ich es nicht mehr ändern. Mich kannst du dann mit reinsetzen, wenn du willst. Das habe ich schon getan. Danke. Und ich habe den Sigi auch mit reingesetzt und auch einfach den Rheinmund, weil er auch beteiligt war. Der weiß nur noch nichts von seinem Glück. Sonst noch jemand? Niemand? Wer weiß es? Gut. Christian, ihr habt da auch ein Haus. Dann könntest du da auch mit, weil da kommt die Dichtigkeitsprüfung ja auch irgendwann sonst. Als Mieter ist eine Dichtheitsprüfung viel dramatischer. Weil? Weil die Dichtheitsprüfung eine Umlage ist. Das heißt, als Vermieter zahlst du die einmal und dann legst du auf die Miete um. Dann ist es für dich das Thema durch, falls nichts kaputt ist. Als Mieter freue ich mich natürlich drauf, weil ich dann auf einmal das auf meiner Nebenkostenabrechnung habe. Ist es tatsächlich umlagefähig? Ja. Ja. Das weiß ich ganz bestimmt, weil ich selber Vermieter bin. Deswegen habe ich als Mieter natürlich Deswegen, das sollte man genau bei diesem Punkt richtig rausarbeiten, weil im Moment alle Leute, die in einer Mietwohnung wohnen, die denken, was interessiert mich das? Gerade die interessiert, muss es interessieren, weil so eine Dichtheitsprüfung, je nach Lage, kann dann auch schon mal doch ein vierstelliger Betrag sein, ne? Gut, dann sind wir ja mitten in der heißen Arbeit, weil ich, wenn ich jetzt auf Sparwärmer nicht mehr viel Zeit, deswegen wollte ich das, diesen Antrag einfach schon mal fertig haben. Dann geh doch mal bitte jetzt ins Borkenpad, Dieter. Ich trage dich mit als Antragsteller ein und dann bitte füge einen Satz, der das nicht vergisst, in die Antragsbegründung. Okay. Hast du unser Pad? Oder ich gebe ihm das Kanalpad. Ist das? Nee, das ist er nicht. Kommt sofort. Bitte schön, einmal das Kanalpad für dich. Worunter finde ich das jetzt? Pet hast du auch? Ja, also jetzt Borkenmumble, ne? Oder mein, nein, das nein. Kanaldichtigkeitspad. Davor, mit dem 14. Borken Piratenpad 14 heißt das einfacher. Ah ja, bin drin. Setz es einfach in die Begründung an eine sinnvolle Stelle. Die anderen, die ihr sonst hier im Borkenmumble-Pad seid, tragt euch bitte da oben noch ein bei anwesend. Dann muss ich das nicht nachher alles machen. Ihr könnt das teilweise auch hochkopieren, weil unten drunter ist ja die Eintragung vom letzten Mal. Alright, noch ein Thema oder Hinweis zu Verschiedenes? Jo, dann... Vielleicht darf ich noch einen kleinen Hinweis geben. Wir haben im Krähennest, ich hole mal den Podcast raus, habe ich am Samstag die Wahlprogrammpunkte, die da besprochen worden sind, mit den einzelnen Stimmen veröffentlicht, wen es interessiert. Okay. Und ich kann auch noch einen Hinweis geben, dass im Moment heiß darüber diskutiert wird, ob der Bundesvorstand nicht in einigen Positionen halt in Frage gestellt werden sollte. Und damit der BPT in Bochum dann nicht gekapert wird in der Richtung, ist die Tendenz zurzeit, dass in Bochum ein Meinungsbild abgefragt wird zu dem Thema und dann gegebenenfalls ein Sonderparteitag Anfang Januar stattfinden soll zum Thema Bundesvorstandswahl oder Neuwahl oder Misstrauensvotum oder was auch immer. Und das könnte eben auch in Abstimmung mit Niedersachsen eine Geschichte sein, die dann zusätzlichen Schwung für den niedersächsischen Wahlkampf noch bringt, weil natürlich die Niedersachsen im Moment relativ schlechte Positionen haben, auch weil die im Inneren diese Quertreiber ja haben, die zurzeit alles dran setzen, dass die Niedersachsen möglichst noch nicht mal zugelassen werden zur Wahl, beziehungsweise dann auch natürlich innerparteilich für relativ viel Ärger und Unzufriedenheit sorgen. Und die Umfragewerte sind im Moment zwischen 3-4% in Niedersachsen, dass also wirklich was gemacht werden muss, damit diese Geschichte dann nicht unter ferner Liefen auf der Strecke bleibt. Ist das kein Wunder. Ich habe mir gestern die Geschichte mit Jauch da angeguckt, wo der Römer da war. Also viel schlechter kann man sie nicht verkaufen. Das war unglaublich schlecht. Spätestens der hat noch nicht mal den Mund aufgemacht. Spätestens an der Stelle, wo die SPD, die eigentlich das Problem haben, anfangen, unser Transparenzthema zu kapern. Und da hätte man sagen können, hey, Piraten finden gut, wenn ihr kopiert. Aber wieso kommt ihr denn jetzt auf die Idee, das zu machen? Warum hat der Steinböck das schon nicht früher gemacht? Irgendwas in der Richtung hätte ja mal kommen können. Ja, und besonders hab nicht gehört, dass er da irgendwie großartig den Link gemacht hat, dass eben gerade sich fast alle Parlamentarier aus den Landesparlamenten im Saarland getroffen haben und dort eben vereinbart haben, totale Transparenz walten zu lassen und dies auch jetzt, die es noch nicht haben, eben in den nächsten Tagen ins Internet stellen. Und das ist eben eine Sache, da gehen wir jetzt wirklich mit gutem Beispiel voran und das hätte man natürlich super verkaufen können. Und der Augstein muss das mit der Abgeordnetenbestechung sagen. Da war schon drei, vier vorher mal die Gelegenheit. Und ich denke, jetzt sag endlich Abgeordnetenbestechung, da ist so das Stichwort, du kriegst doch die Vorlagen. Und er hat eine Chance nach der anderen ausgelassen. Ja, also Bubert war wirklich sozusagen, er hat dadurch, dass er zu wenig gesagt hat und auch nicht das Richtige, eben doch viel falsch gemacht. Aber er hatte eigentlich nur Angst, irgendwas falsch zu machen und hat da im Endeffekt gesessen und hat eben nur so ein paar Allgemeinplätze dann abgegeben und hat sich von daher nicht völlig blamiert, aber alles andere war eben armselig. Ja, und dann hat er noch versucht, dann noch ein bisschen, hat gemerkt, Moment, ich muss ein bisschen was tun, hat versucht, aggressiv zu sein und da hat er dann, glaube ich, ein bisschen übertrieben, weil da hat er dem Gloss, glaube ich, ein bisschen zu viel zugesetzt, weil der verdient das zwar, aber das ist dann ein bisschen unsympathisch rübergekommen. Das finde ich, also im Moment sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich dann als großer Kritiker gelte, aber das, was da öffentlichkeitswirksam abgeht, was wir innerparteilich machen, ist alles gut und schön, aber was wir in der Öffentlichkeit, wie wir uns da verkaufen, das ist ein Hohn und Spott. Wenn unser Bundesvorsitzender nicht mehr drauf hat, als er da gestern Abend gesagt hat, dann ist das ein ganz schön armes Zeichen. Da muss ich aber jetzt auch mal positiv für ihn reden. Also ich glaube, jeder von uns hätte dann ziemlich einen Haufen in der Hose gehabt, da zu sitzen, ne? Ja, aber also wir haben ja nicht nur dieses eine Problem im Bundesvorstand. Also von daher, es ist nicht ohne Grund, dass so laut nach Neuwahl geschrien wird. Das kommt für mich noch oben drauf. Also und die Öffentlichkeitswirksamkeit von den Piraten. Also ich stelle mir vor, eine Marina hätte da gesessen. Muss ich noch was sagen? Es gibt auf jeden Fall 4 Bundesvorstände, über die entsprechend diskutiert wird. Und da muss einfach klar werden, kriegen die Kurve? Und das sehe ich eben eigentlich eher nicht. Und wenn sie die Kurve jetzt bis zum BPT nicht kriegen, dann muss man das einfach in Frage stellen und muss eben sagen, da muss jetzt ernsthaft drüber diskutiert werden, wer es besser kann. Dieter, kannst du noch mal eben kurz, Entschuldigung, auf den Satz drauf gucken? Ich habe den noch ein bisschen umgebaut, ob ich jetzt auf Speichern drücken darf. Ich mache mal eben einen, da die Kostenumlage. Die Mieter möchte ich nicht umlagefähig. Bitte? Es kam nur die Hälfte an. Die Kosten sind umlagefähig und nicht die Mieter sind umlagefähig. Also, du bist aber auch kleinlich. Man, so einen Mieter, den kann man ja auch mal umverlagern im Bett oder wie auch immer, aber. Ich bin ja manchmal auch einsichtig. Ja, so ist schön. Gut, dann ist jetzt Beton und hart. Ich drücke auf Speichern. Wobei es gab immerhin einen relativ großen Weltartikel, wo dann stand, der böse Pirat greift Gloss an. Also im Endeffekt schon eigentlich auch eine positive Schlagzeile. Auch der Artikel war durchaus überwiegend positiv. Und heute Mittag hatte der schon irgendwie 136 Kommentare. Und ich habe mal ein paar Kommentare durchgeklickt. Die waren eigentlich überwiegend auch in der Positionierung, dass die eben durchaus die Optionen Piratenpartei eben auch gut finden. Also so ganz schlecht war das nicht gewesen, was Bubernd gemacht hat. Hätte man durchaus noch besser machen können, aber war halt auch, also wie das Ponada hätte es da schwerer gehabt in der Runde. Ich darf verkünden, dass der Kreis Borken PA 198 im Antragsportal stehen hat. Müssen wir das Ding eigentlich dann auch noch mündlich begründen? Bitte was? Müssen wir das dann auch noch mündlich irgendwie begründen? Das kann man tun und ich würde dich auch bitten und wer noch möchte, möge das auch tun, mit mir auf die Bühne zu kommen. Weil ein Antrag, der persönlich vorgestellt wird, ist natürlich viel wirksamer, als wenn der von einem Versammlungsleiter vorgestellt wird. Ja, erstens das und zweitens, glaube ich, ist immer ganz wichtig, dann auch alle Punkte argumentativ aufgearbeitet zu haben. Und wenn du zu zweiter, zu dritter stehst, dann ist es einfach viel einfacher. Dann fühlst du dich viel besser. Ich bin dabei, wenn es auch sein soll. Gibt's da was? Mein Handy geht hier langsam in die Knie. Nee, dann machen wir jetzt Schluss der Sitzung, 20.05 Uhr. Und danke, dass du aus dem fernen Ostwestfalen bei uns gewesen bist, Siggi. Und der Rest hier aus Münsterland. Und der gute Dieter Klein ist aus Dortmund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und unser Natural Born Schiller, wo bist du nochmal her? Kreis Steinfurt. Ah, Kreis Steinfurt. Hast du bekommen, dass am 31. Münsterland Stammfeld stattfindet? Ja, ich habe es in der Diskussion mitbekommen, die Tage aber auch vorher schon irgendwo mal, aber ich hatte den Termin nicht mehr auf dem Bildschirm. Gut, also wir haben bisher sie eingeladen und bisher kommen aus allen anderen Kreisen, weiß ich schon, dass Leute kommen, aus Steinfurt weiß ich noch nicht, ich wollte René Rottmann nochmal anmailen, aber du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Ja, der René, der wohnt bei mir hier im Ort, ich habe allerdings seine Telefonnummer und sowas alles nicht mehr, aber sein Wiki-Eintrag, da habe ich die Sachen ja drin stehen. Ja, könnt ihr zusammenfahren gegebenenfalls. Ja, ja, genau, weil der hat ja eh kein Auto. Gut. Okay, dann sage ich, wenn ich mal höre, bis Samstag. Ja, dann alles Gute bis Samstag und dir noch weiterhin Erfolg auf der Fortbildung. Danke, ciao. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.